Die schwarze Honda Fireblade donnerte über den Asphalt. Schließlich heulte der Motor nochmals scharf auf, bevor die in schwarzes Leder gekleideten Fahrer abstiegen und sich entschlossen dem Hintereingang des Ride Cycle Clubs näherten. Verpisst euch! Hier ist nur für Mitglieder! Peace, Bruder! Hier gibt's kein Peace! Sieh leine, du Hippie! Peace! Sag mal, kennen wir uns nicht? Ich kenne keine Hippies. Na, muss eine Verwechslung sein. Aber jetzt mal ernst. Ich muss zum Boss. So, zum Boss? Wie heißt denn der Boss, hä? Nee, Kumpel, mich legst du nicht rein. Das ist eine Fangfrage. Pass mal auf, du Scheißbulle. Du verpisst dich jetzt besser mit deinem schicken Lederjäckchen. Verstanden? Hä? Ah! Na, was sagst du jetzt? Gefällt dir meine Jacke immer noch nicht? Hä? Ah, mein Arm, du brichst mir meinen Arm. Du hast dich verraten, Mistkerl. Woher weißt du, dass ich kein Rocker bin? Los, rück raus. Das sieht doch jeder. Verdammt, lüg mich nicht an. Ihr habt einen Tipp bekommen. Von wem? Was für ein Tipp? Ah! Ihr habt den Tipp bekommen, dass ein Spezialagent der Agency auftauchen würde. Du hast recht. Weiter. Woher wusstet ihr, dass ich den Werwolf-Fall untersuche? Raus mit der Sprache! Davon weiß ich nichts. Ah! Der Tipp! Es war dein Tipp! Geht doch! Weiß jemand, dass wir alleine sind und keine Unterstützung haben? Nein, das ist... Die Wahrheit, Freundchen! Ich will die Wahrheit! Du hast recht! Woher? Wir haben niemanden eingeweiht. Wer hat es euch gesagt? Der Informant ist aber ein Informant! Okay, ich glaub dir. Bitte, lassen Sie mich laufen. Ich werde nichts verraten. Ehrenwort? Ey, Mann, Ehrenwort. Zisch ab. Beim nächsten Mal werde ich nicht so nett zu dir sein, Freundchen. So, die Bastarde sind also vorgewarnt. Aber ihr habt die Rechnung ohne Nick Dobronski gemacht. Hier muss doch irgendwo ein Hintereingang sein. Wer sagt's denn? Das Schloss dürfte kein Problem sein. So. Und noch den... Und das war's. Was für eine miese Spelunke. Da vorne, die Tür. Privat. Hört sich gut an. Na, Kleiner, noch nie eine nackte Frau gesehen? Ja, Guckt euch den Ledertyp an. Bist du sicher, dass du bei uns Mädels richtig bist, Süßer? Ich bin der Hausmeister. Sorry, Ladies. Tschüss. Das war knapp. Die Tür dort drüben ist nur angelehnt. Da sind Stimmen. Basti, der Typ ist total irre. Der Basti hat mir fast den Arm gebrochen, Mann. Au! Und wieso hast du ihm nicht den Arm gebrochen? Wozu stehst du da an der Tür, du Loser? Ich hatte keine Chance. Das war kein gewöhnlicher Kopf. Das war ein... Ein Spezialagent. Erzähl mir was Neues. Woher weißt denn du das? Au! Weil der Boss nicht nur auf Flachpfeifen wie dich angewiesen ist. Ich hab rausgefunden, dass er wegen... Werwolf-Morden ermittelt. Rusty? Autsch, Mann! Du hirnverbranntes Arschloch! Jetzt erzähl mir nicht auch noch, dass er ohne Rückendeckung hier ist. Das weiß ich nämlich auch schon. Der Boss hat deinen Tipp bekommen. Ich wusste es. Na, wen haben wir denn da? Ich bin... Sag jetzt nicht, dass ihr die Hausmeister seid. Der Ledertyp von der Show. Rusty, komm mal raus. Die Vögel musst du dir ansehen. Ah, was zum Teufel ist hier los, Dirk? Die Knaben habe ich gerade an der Tür erwischt. Das ist er! Das ist der Spezialagent! Du hast mir dein Ehrenwort gegeben, du Pisser! Ich fürchte, wir sind keine Ehrenmänner. Und ich fürchte, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Im Namen der Agency. Ihr seid alle verhaftet. Na, das kann ja jeder sagen. Können Sie sich vielleicht irgendwie ausweisen, Spezialagent? Moment, hier, meine Papier... Unvermittelt traf ihn der schwere Uppercut und ließ ihn benommen zurücktaumeln. Doch hartes Training und seine katzenhaften Reflexe ließen Nick das Gleichgewicht zurückgewinnen. Explosionsartig schnellte seine Rechte vor, unter deren Wucht das getroffene Nasenbein krachend zerbarst. Nur noch zwei raste es durch seinen Kopf. Doch als er den schweren Luftzug vernahm, wusste er... dass er verloren hatte. Der Baseballschläger traf ihn mit brachialer Gewalt. Er erwachte vom beißenden Gestank der Chemikalien. Sein Körper fühlte sich an, als wäre er aus Blei. Mühsam versuchte Nick die Arme zu bewegen, doch die breiten Lederriemen, mit denen er auf dem Seziertisch fixiert worden war, gaben keinen Millimeter nach.